TKKG. Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Karl, der Computer, hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die vier ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi sauerlich. Wie viel er naschen kann, jam, sehr verwunderlich. TKKG ist völlig undenkbar. Ohne Gabi, Glockner und den Cocker Spaniel Oscar. Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Wir kennen alle Tricks und haben ihn raus aus dem Weg. Zusammen sind wir TKKG. Ruhe bitte! Ihr auch, Leo und Max. Ja, ist ja gut. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Wie ihr alle wisst, fallen die ersten 4 Stunden Unterricht heute aus, da wir kurzfristig die Möglichkeit bekommen haben, eine Besichtigungstour zu machen. Einmal quer durch die Schokoladenfabrik der Firma Sauerland. Die 5. und 6. Stunde entfallen ebenfalls. Ihr könnt sie dazu nutzen, mit dem Entwickeln des Stadtmaskottchens zu beginnen. Die Materialien habt ihr hoffentlich mittlerweile besorgt, wenn ihr denn welche braucht. Wie gestern schon angekündigt, wie ihr das Tier herstellt, ist euch komplett freigestellt. Basteln, zeichnen, bauen, völlig egal. Meine Mutter hat gestern Nachmittag schon allen möglichen Bastelkram gekauft. Meine auch. Dabei wissen wir ja noch gar nicht, welches Tier das neue Stadtmaskottchen werden soll. Genau. Das wird doch erst am Samstag bei der Stadtfesteröffnung vom Bürgermeister bekannt gegeben. Ja, stimmt. Nur ein bisschen mehr wissen wir schon. Es wird entweder ein Eichhörnchen oder ein Waschbär. Diese beiden sind in die engere Auswahl gekommen. Nehmt einfach das Tier, das euch besser gefällt. Also ich nehme den Waschbär. Eichhörnchen sind echt cool. Die sind total cool. Frau Schlemmer? Ja, Willi? Also mein Vater stellt in seiner Fabrik das Maskottchen aus Schokolade her. Ach, dann weiß er ja schon, ob es ein Eichhörnchen oder ein Waschbär wird. Vielleicht. Papas Mitarbeiter Herr Fröhlich war neulich dabei, als im Stadtrat über das Maskottchen entschieden wurde. Und der hat's ihm gesagt. Dieser blöde Millionärssohn, aber recht. Vielleicht wird sie ein Waschhörnchen. Ja, oder ein Eichbär. Ihr könnt auch eine Mischung aus beidem entwerfen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und jetzt stellt euch auf, bitte. Es geht los. Da wir uns hey, die Schüler liefen in 2er Reihen in die Schokoladenfabrik. Tim ging neben Gabi, Klößchen neben Karl. Jeder bekam ein Haarnetz ausgehändigt, das man wie eine Mütze über den Kopf ziehen musste, damit keine Haare in der Schokolade landeten. In den großen Fabrikräumen standen allerlei Maschinen und Tanks. Es duftete köstlich nach warmem Kakao und nicht nur Klößchen lief dabei das Wasser im Mund zusammen. Sein Vater, Herr Sauerlich, der Direktor und Inhaber der Fabrik, erwartete die Schüler bereits. Ihr Lieben, herzlich willkommen in der Sauerlich Schokoladenfabrik. Ich freue mich sehr, euch hier heute willkommen zu heißen, denn wir stehen kurz vor einer Sensation, einer Weltpremiere. Ab kommenden Samstag gibt es das neue Maskottchen unserer schönen Stadt aus unserer feinsten Edelrahm-Nussschokolade zu kaufen. Hergestellt unter Hinzufügung ganz besonderer Kakaobohnen. Das Rezept habe ich in diesem goldenen Medaillon gefunden, das ich erst kürzlich in einem alten Schmuckkästchen meiner Mutter entdeckt habe. Früher hat sie meinem Bruder und mir selbst Schokolade gemacht und damit den Grundstein für meine berufliche Zukunft gelegt. Bravo! Ist gut, Klößchen. Dürfen wir das Maskottchen schon sehen? Leider nicht, Gabi. was es wird, bleibt noch ein Geheimnis. Na toll. Ist doch egal, was es wird. Ruhig, Kinder. Und jetzt zeigen wir euch, wie die edelste aller edlen Sauerlich-Schokoladen hergestellt wird. Hier, in diesem großen Tank hinter mir, wird zunächst der Rahm angerührt. Herr Fröhlich, kommen Sie bitte. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Herr Fröhlich ist mein engster Mitarbeiter, meine rechte Hand sozusagen. Er wird nun die schon fertig gemahlenen Spezialbohnen zu den regulären Kakaobohnen in diesen Trichter schütten. Dazu kommen dann fein gehackte geröstete Haselnüsse, Zucker und Milchpulver. Na dann mal los, mein Lieber. Sehr gerne. Jetzt wird's schwierig, der Schokoladenfabrik. So. Schokolade. Jetzt die Haselnüsse. Ja. Ja. Den Zucker. Oh. Oh. Und das Milchpulver. Fertig. Das macht er sehr gut, finde ich. So, wer will die Rührbesen einschalten? Hier, ich. Ich, bitte. Karl, du vielleicht? Es wäre mir eine Ehre. Und los. Hannes, das sollten doch die Kinder machen. Wir hinken mit dem Produktionsplan ein wenig hinterher und da dachte ich, je schneller wir anfangen. Na gut, da hast du wohl recht. Zwei überdimensionale Schneebesen fuhren durch die süße Masse in dem Tank und verrührten das Ganze zu einem seligen Brei. Oh, da hatte jemand Durchfall. Schokolade macht man keinen. Kommst du wohl von dem Tank weg? Ja, ja, schon gut. Hannes, nun mach mal halblang. Ist doch wahr. Leo, wenn du dich nicht benehmen kannst, ist die Führung für dich gleich zu Ende. Entschuldigung, Frau Schlenner. Ich muss mich an dieser Stelle leider verabschieden. Mein Kollege Herr Fröhlich wird die Führung ab hier übernehmen. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Und Frau Schlemmer, es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, Herr Sauerlich. Es ist wirklich sehr spannend in Ihrer Fabrik. Aber immer doch. Darf ich mal vorbei, mein Junge? Na klar. Ups. Da hilf, Vorsicht. Max, kannst du nicht aufpassen? Tut mir leid. Schon in Ordnung, ist ja nichts passiert. Einen schönen Tag wünsche ich. Den wünsche ich Ihnen auch. Alle mal herhören. Die Maschine rührt jetzt noch eine ganze Weile. Dann fließt der Rahm durch eine Walze, damit er besonders fein wird. Und anschließend wird er nochmal erhitzt. Danach ist die Schokolade genau, wie sie sein soll. Cremig, leicht und fluffig. Wir überspringen das allerdings aus Zeitgründen und sehen uns jetzt den letzten Schritt an. Wenn ihr mir bitte folgen würdet. Komm, Max, wir die Ersten. Kommt hier. Im nächsten Raum floss Schokoladenmasse aus einem Trichter in flache Metallformen, die anschließend auf einem elektrischen Laufband in einer weiteren Maschine verschwanden. Das ist der sogenannte Kühlschrank. Dort drin erkaltet die Masse, wird in den Metallformen fest und erhält so das Aussehen einer klassischen Tafel Schokolade. Und das sogar ohne hell anzulaufen, was warme Schokolade im Kühlschrank sonst nämlich immer tut. Et voilà, da ist sie. Sauerlich Rahm Spezial. Die Verpackung kommt in einem späteren Schritt dazu. Max, Leo, könnt ihr bitte mit dem Gerangel aufhören? Leo hat mich geschubst. Aber er hat angefangen. Gar nicht. Wohl. Schluss jetzt, alle beide. Ach, das ist ein sehr gutes Stichwort, denn unsere Führung ist hiermit beendet. Ich danke euch und natürlich Ihnen, Frau Schlemmer, für eure, Aufmerksamkeit. Und am Ausgang gibt es für jeden noch eine ganz frische Tafel Schokolade. Auf Wiedersehen. Kommt ihr bitte? Wir treffen uns dann draußen. Im Gänsemarsch verließ die Klasse die Schokoladenfabrik. Die Schüler, die im Internat wohnten, machten sich gemeinsam mit Frau Schlemmer auf den Weg dorthin. Die Heimschläfer gingen zum Mittagessen nach Hause. Nur Max schien es nicht eilig zu haben. An einem Kiosk kaufte er eine Zeitschrift und verschwand in einem nahegelegenen Café. Die TKKG-Freunde blieben noch. Klößchen wollte seinen Naschvorrat aufstocken und Tim, Gabi und Karl außerdem die gerade festgewordene Schokolade aus dem riesigen Kühlschrank probieren lassen. Seiner Meinung nach ein absoluter Geheimtipp. Er durfte das. Schließlich war er der Sohn vom Chef und jeder in der Fabrik kannte ihn. Als die vier mit neuen Haarnetzen auf dem Kopf wieder die Produktionsräume betraten, sahen sie, wie Herr Fröhlich hektisch versuchte, die Maschine mit den großen Schneebesen zu bedienen. Eine tolle Führung. Ja, oder? Ja, schön spannend. Für alle. Sehr interessant. So ein Mist. Hier klemmt was denn? Was ist denn mit dem los? Dieses dämliche Ding! Es scheint ein Problem zu geben. Nun mach schon! Die Schneebesen rühren nicht mehr. Vielleicht kann ich ihm helfen. Darf ich mal, Herr Fröhlich? Was? Ich, oh, ihr seid wieder da. Ich, Karl schob sich an Herrn Fröhlich vorbei und drückte auf das Display der Maschine. Schon fingen die Schneebesen wieder an zu rühren. Sehr gut, Karl. Bitte sehr. Danke. Woher kannst du sowas? Karl kennt sich mit Maschinen und Computern sehr gut aus. Im Gegensatz zu einigen anderen Leuten. Aha, das stimmt. Liegt in der Familie. Eigentlich hätte ich das selber hinkriegen müssen. Ich mache das schließlich jeden Tag. Darf ich mal? Klößchen nahm ein kleines Holzstäbchen aus einem Regal, tunkte es in den Schokoladenrahmen und steckte es sich genießerisch in den Mund. Aber dann... Alles in Ordnung? Was ist los? Ich brauche ein Kuh. Ein Taschentuch? Ja. Hier, bitte. Danke. Anscheinend schmeckt's ihm nicht. Bei Schokolade kommt das aber eher selten vor. Das Zeug ist total salzig. Wie eklig. Salzig? Das kann nicht sein. Lass mich mal. Du hast recht. Der Rahmen ist völlig versalzen. Wie geht das denn? Aber... Was für ein fürchterlicher Tag. Und? Gibt es hier auch Probleme? Kann mal wohl sagen. Ja. Ich habe keine Erklärung dafür. Wofür? Der Rahmen ist versalzen, Papa. Was? Ja, leider. Aber das wäre ja... Papa, doch nicht mit dem Finger. Das ist ja scheußlich. Sind die fertigen Produkte etwa auch betroffen? Ja, ich hoffe nicht. Das können wir gleich mal überprüfen. Erst die gestohlenen Kakaobohnen, jetzt der versalzene Rahmen. Es ist zum Mäusemelken. Gestohlene Kakaobohnen? Erzählen Sie. Da gibt es nichts zu erzählen. Sie sind verschwunden. Was? Nein. Doch! Oh nein. Unsere neuen Superbohnen? Ja! Wann wurden sie denn zum letzten Mal gesehen? Heute Morgen um 8. Da stand der Sack noch im Lager. Nur einer? Aber die Bohnen stammen eigentlich aus Venezuela. Aber wir beziehen sie von einem Händler in Belgien. Sie sind sehr selten, sündhaft teuer und sehr geschmacksintensiv. Man braucht nicht viele. Für unsere Führung vorhin habe ich heute früh eine kleine Portion entnommen. Dann haben Sie den Sack als letzter gesehen? Ich denke schon. Die Polizei ist bereits alarmiert. In 10 Minuten wird jemand hier sein. Bestimmt mein Papi. Dein, Papi? Gabis Vater ist Kriminalkommissar. Ja. Kommt, wir schauen mal nach, ob die fertigen Schokoladentafeln aus dem Kühlschrank auch versalzen sind. Ja. Hoffentlich nicht. Kommt. Los. Macht das, Kinder, und sagt sofort Bescheid, wenn es so ist. Hannes, wir müssen so schnell wie möglich neue Schokolade herstellen. Heute sind viele Bestellungen eingegangen. Wenn wir nicht liefern, gehen die Supermärkte zur Konkurrenz. Ich kümmere mich sofort darum, Chef. Muss nur eben wohin. Bin gleich wieder da. Tim, Karl, Klößchen und Gabi liefen zunächst zum Kühlschrank und probierten von der soeben fertiggestellten Schokolade. Keine Spur von Salz. Im Gegenteil, sie schmeckte köstlich. Klößchen packte schnell 5 Tafeln in seinen Rucksack. Danach versuchten sie es an der Verpackungsmaschine, aber auch hier hieß es Fehlanzeige. Kein Salz in der Schokolade. Die vier gingen in Herrn Sauerlichs Büro, um ihm die frohe Botschaft zu überbringen. Los, kommt! Ja. Auch das noch. Als wäre dieser Tag nicht schon verkorkst genug. Tut mir leid, Chef. Was ist los, Papa? Wir wollten dir gerade sagen... Ich werde erpresst. Was? Dass kein Salz in der Schokolade ist. Hier, lest selbst. Stellen Sie heute um 15 Uhr 100 Schokomaskottchen im Bürgerpark unter der alten Linde hinter dem Brunnen ab. Was? Wenn nicht, erfährt die ganze Welt das Geheimrezept der neuen Schokolade. Ach, krass. Nicht wahr? Total. Als hätte sich alles gegen uns verschworen. Darf ich mal sehen? Klar. Ja. Die Buchstaben wurden aus einer Zeitschrift ausgeschnitten und dann einzeln auf ein Blatt Papier geklebt. Oh. Der Kleber ist noch ganz frisch. Wann kam der Brief, Herr Sauerlich? Wurde eben in die Pförtnerloge gelegt. Keine Ahnung von wem. Aber 100 Schokomaskottchen bringen uns doch nicht um, Papa. Ja. Gib sie dem Erpresser doch einfach. Genau. Nein, die Eichhörnchen sind nicht das Problem. Die sind fertig. Dann ist das Stadtmaskottchen also ein Eichhörnchen. Ist ja jetzt auch egal. Sagt's einfach nicht weiter. Versprochen? Versprochen. Allerdings stellt sich die Frage, woher kennt der Erpresser das Geheimrezept? Genau, das war doch in Omas Medaillon. Hm. Aber das Medaillon ist weg. Jemand hat es mir aus der Jackentasche gestohlen. Oh, nein. Doch. Oh. Es ist furchtbar. Herr Sauerlich, wir würden gerne für Sie ermitteln. Das würden wir doch, oder? Na klar. Auf jeden Fall. Doch. Ich kann euch wohl kaum davon abhalten, oder? Gut, aber ich möchte nicht, dass jemand zu Unrecht beschuldigt wird. Aber Papa, wir sind doch Profis. Also, so gut wie. Keine Sorge, wir sind sehr diskret. Und bringt euch bitte nicht in Gefahr. Das müsst ihr mir versprechen. Wir versprechen's. Ja, klar. Ja. Na dann, ermittelt mal fleißig. Mit einer Kopie des Erpresserbriefes machten sich TKKG auf zu ihrem Hauptquartier, dem Schuppen in Familie Glockners Garten. Ja, du freust dich, dass wir wieder da sind, was? Na dann komm, Oskar. Das Sperrmüllsofa in den Schuppen zu stellen, war eine echt gute Idee von deiner Mutter, Gabi. Ja, das stimmt. Stand bei den Nachbarn vor der Tür. Sie brauchten es nicht mehr. Okay, Leute. Was haben wir? Also zunächst mal versalzene Schokolade. Mhm. Eine echte Schande ist das. Oh ja. Ja. Dann die geklauten Kakaobohnen. Und das gestohlene Medaillon. Ja. Und den Erpresserbrief. Ob das alles irgendwie zusammenhängt? Tja, gut möglich. Aber was soll das Tatmotiv sein? Naja, vielleicht Schokoladensucht. Du musst nicht immer von dir auf andere schließen. Haha. Hat dein Vater Feinde, Klößchen? Oder vielleicht Konkurrenten, die ihm schaden wollen? Bestimmt. Bei der guten Ware, die wir herstellen? Das Medaillon war heute Morgen bei der Führung noch da. Ja, da hat Herr Sauerlich es der ganzen Klasse doch noch ganz stolz gezeigt. Und eine Stunde später war es dann weg. Es muss ihm also in der Fabrik gestohlen worden sein. Von unseren Mitarbeitern klaut keiner. Anscheinend doch. Zumindest die Kakaobohnen. Die kann ja kein Schüler mitgenommen haben. Aber glaubst du denn, dass ein Schüler Herrn Sauerlich das Medaillon geklaut hat? Wenn es so wäre, dann müsste dieser Schüler auch der Erpresser sein. Für einen Schüler als Täter würde sprechen, dass kein Lösegeld, sondern 100 Schokomaskottchen gefordert wurden. Ja. Stimmt, das klingt nicht nach einem Erwachsenen. Aber wer aus unserer Klasse würde einen Erpresserbrief schreiben? Das würde ich höchstens Leo zutrauen. Ich weiß nicht. Ach, das wäre ganz schön heftig. Oder Max. Immerhin hat er sich nach der Führung eine Zeitschrift gekauft und ist dann in das Café neben der Fabrik gegangen. Ja. Aber glaubst du, dass er dort mit Schere und Kleber einen Erpresserbrief gebastelt hat? Nee, nicht wirklich. Ganz schön verzwickt das alles. Ja. Verdammt. Es wäre für meinen Vater echt schlimm, wenn das Geheimrezept meiner Oma veröffentlicht wird. Mach dir keine Gedanken, Klößchen. Wir werden den Fall lösen. Na klar. Logo. Hoffentlich. Au! Aua, alles okay? Was ist? Ist die Schoki schon wieder versalzen? Klößchen, doch nicht in die Hand! Was ist das denn? Ich würde sagen, ein Glasauge. Aber ein ganz kleines. Wie von einem Stofftier. Ist ja ein Ding. Aber wie kommt ein Glasauge in die frische Schokolade? Gute Frage. Nächste Frage. Die hast du doch eben aus dem Kühlschrank in der Fabrik mitgenommen, oder? Ja, habt ihr doch gesehen. Dann schau doch mal, ob in dem Rest, den du eingesackt hast, auch welche sind. Gute Idee. Dann müsste jemand das Auge so lange halten. Gib her, ich pack's in ein Taschentuch. Danke. Lecker. Schokolade mit Knusperfüllung. Igitt, das werde ich nachher erstmal sauber machen. Fingerabdrücke können wir von dem schmierigen Ding eh nicht nehmen. Nee, nichts. Das würde man fühlen, wenn da was drin wäre. Aber trotzdem könnten in den frischen Tafeln in der Fabrik noch Glasaugen sein. Durchaus möglich. Ja. Stellt euch mal vor, die Leute kaufen Schokolade und beißen nichtsahnd in ein Auge. Das wäre fürchterlich. Ich weihe lieber meinen Vater ein. Der ist bestimmt noch in der Fabrik. Besser ist das. Mhm. Herr Fröhlich? Willi Sauerlich hier. Ich muss dringend mit meinem Vater sprechen. Was? Wo ist er denn? Auf dem Weg nach Belgien? Neue Spezialkakaobohnen besorgen. Verstehe. Dann muss ich Ihnen das jetzt erzählen. Es kann sein, dass in der Schokolade, die heute Morgen hergestellt wurde, Glasaugen sind. Nein, das ist kein Scherz. Was? Schon unterwegs zur Auslieferung? Verstehe. Welcher Supermarkt wird als erstes angefahren? Alles klar. Danke. Und? Herr Fröhlich hält das Ganze für einen Schülerstreich. Und der LKW mit der frischen Ware ist gerade vom Hof gefahren. Erste Anlaufstation ist der Großstadtkauf. Na dann nichts wie los. Ein Glasauge in einer Tafel Schokolade. Versalzener Rahm. Ein Erpresserbrief. Ein gestohlenes Medaillon und ein fehlender Sack mit wertvollen Kakaobohnen. Das waren eine Menge ungelöster Rätsel. Im Eiltempo düsten TKKG mit ihren Fahrrädern zu dem Supermarkt. Oskar saß im Korb an Gabis Lenker. An der Laderampe parkte ein riesiger LKW. Der ist von uns. Der Großstadtkauf hat also bereits Glasaugenschokolade im Sortiment. Wir sind zu spät. Vielleicht ja auch nicht. Wir müssen auf jeden Fall im Laster nachsehen. Das übernehmen Gabi und ich. Karl, du lenkst mit Klößchen den Fahrer ab, wenn er kommt. Gut. Und nehmt Oskar mit. Alles klar, ja. Die vier stellten ihre Fahrräder ab. Aktion Glasaugensuche konnte beginnen. Sie beobachteten, wie der LKW-Fahrer eine große Palette mit Kartons auf einen Hubwagen lud und damit im Lieferanteneingang des Supermarktes verschwand. Schnell kletterten Tim und Gabi in den Laderaum des Lasters, während Klößchen und Karl mit Oskar warteten, um den Fahrer abzupassen. Tschüss! Er kommt! Willi? Bist du das? Ja, ich bin's. Hallo, Herr Bartels. Und das ist mein Freund Karl. Guten Tag. Tag, Jungs. Was macht ihr denn hier? Wollt ihr überprüfen, ob ich die gute Sauerlich-Schokolade auch ordnungsgemäß ausliefere? Nein. Wir waren hier nur gerade was einkaufen und da habe ich den Laster gesehen und bin auf eine Idee gekommen. Ach ja? Karl möchte nämlich LKW-Fahrer werden. Und wir wollten fragen, ob wir mal in Ihre Fahrerkabine reinschnuppern können. Ist dir nicht gut, Junge? Alles in Ordnung. Hab mich nur verschluckt. Und? Dürfen wir? Nein, heute nicht. Dein Vater hat ziemlich viele Bestellungen gehabt. Das muss heute alles noch raus. Tut mir leid. Lasst ihr mich durch? Karl ist bestimmt total traurig, wenn er sich den LKW nicht von innen angucken kann. Ja. Sehr traurig. Aha. Du kannst die Fahrerkabine beim nächsten Mal besichtigen, okay? Und jetzt muss ich weiter. Nein, gleich entdeckt der Gabi und Tim. Cool bleiben. So. Du, seit wann hast du denn einen Hund, Willi? Ja, du bist ein ganz feiner. Ja. Den habe ich nur in Pflege. Von einer Freundin. Sie ist auf einer Reise. Also fast. So. Na, dann pass gut auf ihn auf. Macht's gut, Jungs. Machen Sie's besser. Tschüss. Puh, das war knapp. Du hast uns gerettet, Oskar. Wenn du nicht gebellt hättest, hätte der Fahrer vielleicht in den Laderaum geschaut und Tim und Gabi entdeckt. Oh nein, wir müssen ihn aufhalten. Was ist? Der Laster wird innen gekühlt. Gabi und Tim sitzen in einer Kühltruhe fest. Sogar in einer fahrbaren Kühltruhe. Das sind sie bestimmt. Na dann geh ran. Gabi, wie geht's euch? Es ist sehr kalt. Haltet durch. Wir holen euch da raus. Bis später. So ein Mist. Jetzt sind wir in dieser Kühlbox gefangen. Oh, ist das kalt. Komm, wir leuchten mal mit den Handys. Gute Idee. Na, immerhin haben wir genug zu essen. In den großen Kartons sind bestimmt die fertigen Schokomaskottchen. Und in den kleineren die Schokoladentafeln. Was machst du? Ist das eine Küchenwaage? Die habe ich vorhin noch schnell von zu Hause mitgenommen. Wir können die Maskottchen wiegen und sehen, ob alle gleich schwer sind. Wenn nicht, könnte ein Glasauge drin sein. Und mit den Tafeln machen wir es genauso. Gute Idee eigentlich. Aber dafür brauchen wir Stunden. Bis dahin sind wir Eiszapfen. Wir können nur Stichproben machen. Klößchen und Karl werden uns bestimmt bald hier rausholen. Na, hoffentlich. Lange werden wir das in der Kälte nicht aushalten. So schnell es ihre vor Kälte immer blauer werdenden Finger erlaubten, packten Gabi und Tim verschiedene Maskottchen aus, überprüften und wogen sie. Es waren tatsächlich Eichhörnchen und sie schmeckten ganz hervorragend. Von Glasaugen keine Spur. Auch in den Schokoladentafeln nichts. Zur selben Zeit strampelten Karl und Klößchen hinter dem LKW her. Kurz vor der Autobahnauffahrt bog der Fahrer rechts ab und fuhr auf einen Parkplatz. Dort setzte er sich auf eine Bank in die Sonne und machte Mittagspause. Im Schutz eines parkenden Autos stellten die Jungs ihre Räder ab und Klößchen rief Georg, den Chauffeur der Sauerlichs, an. Er sollte kommen und die vier abholen. Schließlich hatten sie jetzt zwei Fahrräder zu wenig. Vorsichtig schlichen Karl und Klößchen an die Rückseite des Lasters und öffneten die beiden Hecktüren. Na endlich! Das wurde aber auch Zeit. Oh nein, ihr seid ja ganz blau gefroren. Schnell, kommt da raus. Sehr gerne. Los, nichts lieber als das. Ruhig, Oskar. Sonst bemerkt uns der Fahrer. Und? Keine Glasaugen. Weder in den Maskottchen noch in den Tafeln. Na, immerhin. Ein Glück. Oskar, was machst du da? Kommst du da wohl raus? Er hat was entdeckt. Ein Sack. Ich glaub's nicht. Edelkakaobohnen. Import Venezuela. Das sind die geklauten Superbohnen. Ja. Toll gemacht, Oskar. Dann ist der Fahrer der Dieb. Sieht ganz so aus. Da hinten kommt Georg, unser Chauffeur. Schnell, Karl. Kletter rein und hol den Sack mit den Kakaobohnen. Wir packen ihn in Georgs Kofferraum. Herr Bartels, der Fahrer, darf nichts bemerken. Beeil dich. Schon unterwegs. Ganz schön schwer. Oskar, komm raus. Es ist zu kalt da drin. Definitiv. Ja, ist gut. Das hast du fein gemacht, Oskar. Noch ein bisschen. Und so. Knöschen, Tim, helf mir mal. Ist gut. Gib her. Da sind aber eine Menge Kakaobohnen drin. Tag, Kinder. Was treibt ihr denn da? Habt ihr den Firmenlaster überfallen? Psst, leise. Sonst bemerkt uns der Fahrer. Ja. Hey, Georg. Wir müssen diesen Sack hier ganz schnell zur Fabrik bringen. Und Herr Bartels darf davon nichts mitbekommen. Aber da sind ganz wertvolle Kakaobohnen drin. Weiß dein Vater davon? Für den machen wir das ja. Es ist sehr wichtig. Ja, bitte, Georg. Na gut, wenn ihr meint. Und die beiden Fahrräder hinter dem Auto, da müssen auch mit. Ja, wird erledigt. Danke. Na, wenn das mal gut geht. Das gibt's doch nicht. Ihr schon wieder? Verfolgt ihr mich oder was? Und jetzt sogar zu viert. Guten Tag. Es ist nicht so, wie es aussieht, Herr Bartels. Wir wollten... Haben Sie schon mal von der Theorie des Zufalls gehört? Von der was? Naja, es ist reiner Zufall, dass wir uns hier treffen und es beruht auf der Theorie von Franz Bruno Rosenthal. Ach, schon Quatsch. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen. So, Kinder, wir können... Georg, was machen Sie denn hier? Oh, hallo, Herr Bartels. Auch hier? Georg wollte... Naja, ich... Also... Er wollte was? Ich fahre die Kinder zum Internat. Sie hatten... Ein Platz. Ja, genau. Alle vier. Ja, ein Ding, oder? Nur Oskar nicht. Wir müssen dann auch los. Hausaufgaben machen. Tschüss, Herr Bartels. Kommst du, Georg? Tschüss. Ja, aber... Na dann. Bis demnächst, mein Lieber. Und nichts für ungut. Puh, das war knapp. Könnten Sie die Heizung anmachen, Georg? Bei dem Wetter? Oh ja, bitte. Tu Ihnen den Gefallen. Na gut, wenn ihr wollt. Hoffentlich habt ihr euch nicht erkältet. Nee, passt schon. Immerhin wissen wir jetzt, dass keine Augen in der Schokolade sind. Zum Glück. Was ist denn da bei euch los in der Firma, Willi? Zuerst muss ich deinen Vater schnell zum Flughafen fahren, dann eine Palette Schokoladenmaskottchen im Bürgerpark abstellen. Und jetzt sprecht ihr von Augen in der Schokolade. Sie haben was? Herrn Sauerlich zum Flughafen gebracht und dann... Wann und wo hast du die Schokolade im Park abgestellt? Na, um 15 Uhr unter der alten Linde. Herr Fröhlich war auch dabei. Hat aber beim Auto gewartet. Natürlich! In dem Erpresserbrief stand ja heute um 15 Uhr. Ein Erpresserbrief? Oh nein, das haben wir völlig vergessen. Oh, wie peinlich. Was machen wir? Georg, könnten wir schnell zum Park fahren? Ja. Natürlich. Und zwar mit Karacho. Aber sie kamen zu spät. Die Schokomaskottchen waren nicht mehr da. Und auch kein Verdächtiger war zu entdecken. Enttäuscht brachten TKKG und Georg die gestohlenen Kakaobohnen in die Fabrik zurück und holten anschließend die zwei restlichen Fahrräder vom Großstadtkauf ab. Dann erst fühlten sie, wie anstrengend und aufregend der Tag gewesen war und beschlossen, das Ganze erstmal in Ruhe sacken zu lassen. Am nächsten Tag nach Schulschluss sollte Kriegsrat gehalten werden im Adlernest. Mist, dass wir gestern im Park nichts gefunden haben. Ja, keine Fußspuren, keine Fingerabdrücke. Nichts. Und jetzt? Also zunächst mal haben wir die Kakaobohnen gefunden. Das ist schon mal super. Stellt sich nur die Frage, wer sie im Laster versteckt hat. Kann es sein, dass Herr Bartels sie gestohlen hat, der Fahrer? Aber was will er denn damit? Der hat doch bestimmt keine Schokoladenmaschine zu Hause. Vielleicht verkaufen? Glaub ich nicht. Ich auch nicht. Dann scheidet er aus. Meint ihr, Leo hat die Bohnen während der Führung im LKW versteckt? Nee, der Sack war so schwer, den kann einer allein nicht so weit tragen. Stimmt. Wir hätten Fingerabdrücke nehmen sollen. Dann wäre das neue Graphitpulver direkt mal zum Einsatz gekommen. Aber das liegt leider gut versteckt im Schuppen. Wie doof. Normalerweise denke ich doch immer an alles. Ach Karl, auch ein Mensch mit einem Computergedächtnis wie du kann schon mal was vergessen. An die Maskottchenübergabe habe ich auch schon nicht gedacht. Wahrscheinlich wären auf dem Jutesack sowieso keine Fingerabdrücke gewesen. Stimmt auch wieder. Mein Vater hat mir übrigens heute Morgen einen Briefumschlag mit einer Überraschung für uns mitgegeben. Oh, und? Das sagst du erst jetzt? Was ist es? Keine Ahnung. Der Erpresserbrief. Das Original? Ich würde sagen, ja. Hier ist ein Klebezettel dran. Ja. Für meine Lieblingsnachwuchsdetektive. Da sind wir. Meine Kollegen haben den Brief schon ausgewertet und so übergebe ich ihn euch, leihweise, zu treuen Händen. Viel Spaß und liebe Grüße, dein Papi. Cool. Wahnsinn. Kommissar Glockner ist Verlass. Ja. Darf ich mal sehen? Klar, hier. Was ist? Stimmt was nicht? Sag schon. Karl hielt den Erpresserbrief gegen das Licht, das durchs Fenster hereinfiel. Da ist irgendwas. Zeig mal, wo? Ja, echt? Hier, unter den ausgeschnittenen Buchstaben. Stimmt. Wow. Tatsache. Darf ich mal was probieren? Klar. Was machst du? Keine Ahnung. Ich schon. Tim nahm einen Bleistift und begann ganz vorsichtig über den Erpresserbrief zu schraffieren. Auf dem immer grauer werdenden Papier kamen nach und nach weiße Buchstaben zum Vorschein. Also, unglaublich. Der gute alte Bleistifttrick. Davon habe ich mal in einer Detektivgeschichte gelesen. Mhm. Anscheinend hat jemand etwas mit Kuli auf einen Zettel geschrieben. Und das hier ist das Papier, das darunter lag. Der Kuli hat Rillen im Papier hinterlassen. Und die kann man mit dem Bleistift sichtbar machen. Oh, wie spannend. Ob die Polizei das auch gesehen hat? Bestimmt. Die checken sowas ganz genau. Außerdem hat Papi ja geschrieben, dass der Brief schon ausgewertet wäre. Die machen das mit Infrarot oder sowas. Aber dürfen wir denn darauf rumkritzeln? Ich hoffe ja. Ich denke nein. Ja, so, fertig. Ein Maskottchen werfen. Was soll denn das heißen? Oh, du Vogel, da steht entwerfen. Eindeutig. Ah, oh, ja, jetzt wo ihr es sagt. Ein Maskottchen entwerfen. Na klar, das ist doch unsere Hausaufgabe. Stimmt. Aber das heißt ja, dass der Erpresser ein Mitschüler von uns ist. Klopfen? Nee, Leo, können wir nicht. Verrat uns mal lieber, warum du Klößchens Vater erpressen willst. Das würde uns nämlich brennend interessieren. Oh ja, mich besonders. Was soll ich gemacht haben? Klößchen haute mit der flachen Jetzt Hand auf Leos so Mathebuch, das auf dem Bett seiner Internatsbude lag. Sag mal, geht's noch? Dabei fiel ein Kassenbon heraus. Klößchen hob ihn auf. Ach nee. Hä? Schaut mal, was ich hier habe, Freunde. Das geht euch überhaupt nichts an. Sag mal her. Was ist das? Schmidts Spielwaren. Quittung über den Kauf von 4 Puppenglasaugen. Ach, was? Ja. Ist das vielleicht verboten? Nö, ist es nicht. Es ist nur ein komischer Zufall, dass du Glasaugen gekauft hast und eins davon dann plötzlich in unserer Schokolade auftaucht. Mhm. Was? Ja, kurz nachdem du mit uns allen in der Fabrik warst. Also, raus mit der Sprache. Ja. Ich hab keinen Plan, was ihr von mir wollt. Ja, ich hab Glasaugen gekauft, aber sie sind weg. Keine Ahnung, wie sie in eure blöde Schokolade gekommen sind. Hey, Vorsicht, ja? Sonst was? Und was wolltest du mit den Glasaugen machen? Ein Maskottchen bauen. Was dagegen? Dagegen nicht. Aber gegen Sabotage und Erpressung. Das da ist Max' Bett, oder? Ja, und? Was kommt denn jetzt? Und das daneben? Ist sein Papierkorb? Ja. Bist du jetzt unter die Müllmänner gegangen, oder was? Eher weniger. Ich interessiere mich nur für diese zerschnittene Zeitschrift. Oh, hab ich noch nie gesehen. Max hat den Erpresserbrief geschrieben. Also doch. Ja. Weißt du, wo er ist? Wollt ihr ihn jetzt festnehmen oder was? Ihr Superdetektive. Wo er ist, wollen wir wissen. Draußen auf dem Pausenhof. Brauchte frische Luft, weil ihm schlecht war. Wahrscheinlich hat er ordentlich was von seiner Beute gefuttert. Kommt, Leute. Ja. Und wegen der Glasaugen. Also, da sprechen wir uns noch. Jederzeit. Ja. Auf dem Pausenhof des Internats war an diesem Nachmittag kaum etwas los. Tim, Karl, Klößchen und Gabi mussten nicht lange suchen. Max lag unter einem Baum und hielt sich den Bauch. Seine Gesichtsfarbe ging ins Grünliche. Der kann was erleben. Ja. Hallo, Max. Hallo. Hi. Tag. Oh, lasst mich in Ruhe. Mir geht's so schlecht. Geschieht dir recht. Das kommt davon, wenn man zu viele Schokoladenmaskottchen in sich reinstopft. Hm. Was? Ich, kommt dir das hier vielleicht bekannt vor? Tim hielt Max die zerschnittene Zeitschrift hin. Na, klingelt's? Wir sind ganz Ohr. Hä? Ihr habt keine Ahnung, wie das ist, wenn die Eltern einen Biobauernhof besitzen und man immer nur Obst und Gemüse essen muss. Meine kleinen Brüder und ich bekommen nie Süßigkeiten. Ach. Und deswegen erpresst du meinen Vater, um an Schokolade zu kommen? Das ist ja wohl das Letzte. Aber echt? Warum kaufst du dir nicht einfach welche? Hab ich ja. Ich habe mein ganzes Taschengeld zusammengespart und mir und meinen Brüdern 10 Tafeln gekauft. Aber Leo hat sie oben in unserer Bude gefunden und einfach aufgegessen. 10 Tafeln? Das schaff ich ja noch nicht mal. Und das will was heißen. Deshalb wollte ich mich an ihm rächen und habe ihm seine Bastelglasaugen geklaut. Und wie ist eins der Glasaugen in die Schokolade gekommen? Genau. Und wo bitte ist das Medaillon mit dem Geheimrezept? Hier. Ich habe seinem Vater bei der Führung aus der Jackentasche gezogen. Aha. Ich wollte das Medaillon aus Spaß gegen das Glasauge austauschen. Aber das hat nicht geklappt. Und dann ist das blöde Auge am Fließband in die Schokolade gefallen, weil Leo mich geschubst hat. Oh, du Ärmster. Her damit. Und dann kamst du auf die Idee mit dem Erpresserbrief. Ja, doofe Idee, oder? Aber sowas von. Kann man wohl sagen. Und wo sind die erpressten Maskottchen jetzt? Die meisten habe ich auf unserem Bauernhof in der Scheune versteckt. Und der Rest liegt oben in der Bude. Und dann hast du dir schön den Bauch vollgeschlagen mit unseren Maskottchen. Das geht echt gar nicht. Nee. Es tut mir ja auch total leid. Und was sagst du zu dem Stichwort Salz in der Schokolade? Mhm. Davon weiß ich nichts. Ehrlich. Aber mir fällt gerade was anderes ein. Ach ja? Sag an. Als ich im Bürgerpark war, um die Maskottchen zu holen, habe ich mich im Gebüsch versteckt und ein Telefongespräch belauscht. Und wer hat telefoniert? Dieser Herr Fröhlich aus der Schokoladenfabrik. Er ist aus diesem Wahnsinnsschlitten gestiegen. Und der Chauffeur hat die Schokomaskottchen zur alten Linde gebracht. Telefonieren ist ja nicht verboten. Und mit wem hat er telefoniert? Nun, mach's nicht so spannend. Ja. Er hat den Mann Herrn Scheel genannt. Oh, so heißt doch der stellvertretende Bürgermeister. Das wäre ja ein Ding, wenn der da mit drin hängt. Und um was ging's in dem Gespräch? Darum, dass das Stadtmaskottchen ein Waschbär ist, aber keiner was davon erfahren soll. Was? Aber... Dann haben sie noch verabredet, dass sie ihren E-Mail-Verkehr löschen. Aber wenn das Maskottchen ein Waschbär ist, muss die Eichhörnchenproduktion in eurer Fabrik angehalten werden. Und zwar sofort. Knapp eine Stunde später schlichen sich TKKG in die Schokoladenfabrik. Oskar hatten sie zuvor bei Frau Glockner abgeholt. Was sie an diesem Abend noch Aufregendes mit ihm vorhatten, erzählten sie ihr aber lieber nicht. Auf leisen Sohlen und Pfoten tapste die Bande zu Herrn Fröhlichs Büro. Klößchen wusste, wo es sich befand. Sie mussten unbedingt den gelöschten E-Mail-Verkehr zwischen Fröhlich und dem zweiten Bürgermeister wiederherstellen. Dann hätten sie stichhaltige Beweise für die Polizei. Die Hallen und Flure waren menschenleer. Anscheinend hatten die Arbeiter der Tagschicht bereits Feierabend und die Nachtschicht hatte noch nicht begonnen. Jetzt musste es schnell gehen. Denn wenn Herr Fröhlich die Freunde in seinem Büro erwischte, würde es brenzlig werden. Aber sie hatten Glück. Und Karl schaffte es, die gelöschten Nachrichten wieder aufzurufen. Hier, eine E-Mail von einem Herrn Scheel an Fröhlich. Adresse scheel@rathaus.de. Dann ist es wirklich der stellvertretende Bürgermeister. Ja. Krass. Und? Scheel schreibt, dass er die Idee gut findet, Schokoeichhörnchen statt Waschbären herstellen zu lassen. Dann würden Herr Sauerlich und der Bürgermeister beim Stadtfest blöd dastehen. Also. Scheel hätte gute Chancen, sein Nachfolger zu werden. Dann wäre er demnächst Bürgermeister. Na. Diese Verbrecher! Kannst du die Mail an meinen Vater weiterleiten? Und an meinen auch. Wird gemacht. Also, ich kann's immer noch nicht glauben, dass Herr Fröhlich Dreck am Stecken hat. Ist aber leider so. So, fertig. Moment, hier ist noch eine Mail. Und? Was steht drin? Oh nein, die leite ich auch mal direkt weiter. Was ist? Hä? Fröhlich plant, die Schokolade zu vergiften. Entsetzt verließen die fünf das Büro und begaben sich in die Produktionshalle. Vielleicht konnten sie Fröhlich von seinem schrecklichen Vorhaben abhalten. Alle Maschinen standen still, bis auf die Rührmaschine, die den flüssigen Schokoladenrahm herstellte. Neben dem großen Trichter stand Herr Fröhlich. In der Hand hielt er eine große Plastikflasche mit einer klaren Flüssigkeit. Nun, ist es soweit. Was hat er da in der Flasche? Glasreiniger, wenn ich das richtig sehe. Oh nein, will er bestimmt in den Rahmen kippen, dieser Mistkerl. Ich schreibe meinem Vater, dass er herkommen soll. Was machen wir denn jetzt? Na, wir verhindern das. Tim rannte los, denn Fröhlich hielt die Flasche schon an den Trichter. Wir, sie gießen das da rein. Was? Du? Tim wollte Fröhlichs Arm mit der Glasreinigerflasche nach unten drücken, aber es gelang ihm nicht. Stattdessen wurde er gegen den Tank gedrückt, verlor dabei das Gleichgewicht und fiel kopfüber in den warmen Schokoladenraum. Schmeckt's? Los, haltet ihn auf! Das mache ich. Aber pass auf! Ja, sei vorsichtig! Karl spurtete los, während sich Tim am Rand des Tanks vor dem großen Rührbesen in Sicherheit brachte. Gleichzeitig begann Fröhlich, den Glasreiniger in den Trichter zu kippen, als Karl sich mit aller Kraft gegen ihn warf. Herr Fröhlich konnte sich gerade noch fangen, aber Karl verlor wie Tim das Gleichgewicht und landete neben seinem Freund im Schokoladenrang. Ja, ist das heiß? Ja, heftig. Los, wir versuchen mit Räuberleiter hier rauszukommen. Ja, ist gut. Oh, meine Brille. So ein Mist, ich sehe nichts mehr. Ja, ja, ja. Herr Fröhlich, was haben Sie getan? Dafür wandern Sie ins Gefängnis. Ihr könnt mir gar nichts nachweisen. Und außerdem mischt ihr euch in Dinge ein, die euch nichts angeht. So, komm her, du Töle. Was sagt ihr jetzt? Hey! Lassen Sie sofort meinen Hund wieder runter. Den kleinen Stinker seht ihr nur wieder, wenn ihr mich entkommen lasst. Und der Polizei nichts von unserer kleinen Begegnung heute erzählt. Das können Sie vergessen. Außerdem ist mein Vater bereits informiert. Er wird gleich hier sein. Da sind dein Hund und ich längst über alle Berge. Adios! Oskar! Den hast du bald wieder, Gabi. Versprochen. Los, holt uns hier raus. Los, war schnell. Ja, geht los. Wir kommen. Mit vereinten Kräften zogen Klößchen und Gabi zunächst Tim und dann Karl aus dem Tank. Wie zwei riesige Schoko-Weihnachtsmänner standen die beiden da und tropften den Boden voll. Danke euch. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Ist doch Ehrensache. Endlich. Obwohl ich noch nie in den Schoki-Tank durfte, mein Vater sagt es gegen die Hygienevorschriften. Schade eigentlich. Hast nichts verpasst. Und abschlecken darf man das Zeug wegen des Glasreinigers auch nicht. Stimmt auch wieder. Was so eine Verschwendung. Hallo, Fröhlich hat Oskar bei sich. Ach, ja. Dann los, schnappen wir uns den Kerl. Wo ist er mit ihm hingelaufen? In die Lagerhalle. Los! Oskar! Aber wo ist er? Das Bellen kam von da drüben. Hinter den Paletten mit den Schoko-Eichhörnchen. Dann muss Fröhlich auch dort sein. Ich schlage vor, wir pirschen uns an und kesseln ihn ein. Ja, alles klar. Ja. Auf Zehenspitzen näherten sich die vier dem Palettenturm mit den Schokoladeneichhörnchen, aber Fröhlich musste sie bemerkt haben. Na, wartet, ihr Schnüffler. Vorsicht, Leute! Mit Oskar auf dem Arm warf er den Palettenstapel um. Tim, Karl, Klößchen und Gabi hechteten gerade noch rechtzeitig zur Seite. Und Fröhlich flüchtete in Richtung Produktionshalle. Hinterher! Eine wilde Verfolgungsjagd begann, bei der Fröhlich mit allen Mitteln arbeitete. Er setzte Oskar ab und schüttete TKKG eine Ladung Kakaobohnen in den Weg. Aber die vier Detektive rutschten elegant darüber. Dabei bekam Tim den Cockerspaniel zu fassen und drückte ihn an sich, während Gabi Fröhlich den Fluchtweg mit Puderzucker vernebelte. Er ging zu Boden und Oskar verbiss sich in sein Hosenbein. Ruf den Hund zurück! Na los! Gar nichts werde ich, sonst hauen sie uns noch ab! Genau! Halt ihn schön fest, Oskar! Gut machst du das! Was tun wir jetzt mit ihm? Den könnt ihr mir überlassen. Papi! Kommissar Glöckner! Gut, dass Sie kommen, Herr Kommissar! Das glaube ich auch. Papi, na endlich! Schneller ging's leider nicht. Hallo Jungs, wie seht ihr denn aus? Hallo! Abend! Das ist eine lange Geschichte. Ja. Oskar, aus! Komm her, Oskar! Fein hast du das gemacht. Ja, ganz fein. Du bist der Beste. Der Allerbeste sogar. Absolut. Danke. Kommissar, die Kinderbande hier spielt verrückt. Keine Ahnung, was in sie gefahren ist. Diese Kinderbande scheint genau richtig gehandelt zu haben. Ja. Hannes Fröhlich, mir liegen zwei E-Mails vor, denen man entnehmen kann, dass sie sich strafbar gemacht haben. Sie sind vorläufig festgenommen. Aber wieso? Ich hab gar keine... Das können Sie mir gleich alles auf der Wache erzählen. Und dass Sie mir jetzt nicht auf die Idee kommen zu türmen. Vor der Fabrik stehen zwei Kollegen, sie würden nicht weit kommen. So ein verfluchter Mist. Verbrechen zahlen sich eben nicht aus, Herr Fröhlich. Das war schon immer so. Ja. Sagt mal, warum seht ihr beiden eigentlich aus wie zwei Schoko-Weihnachtsmänner? Was ist passiert? Wir wollten Herrn Fröhlich davon abhalten, giftigen Glasreiniger in die Schokolade zu kippen. Und dabei sind wir in den Tank gefallen. Ui. Und Gabi und ich haben sie wieder rausgefischt. Ja. Und dann haben wir Fröhlich gejagt und Oskar hat ihn gestellt. Wow, ihr habt ja echt alles gegeben. Allerdings. Geht's euch gut? Ja, alles in Ordnung. Passt schon. Ja. Nur mein Handy ist leider hinüber. Meins auch. Tim und Karl zogen zwei Schokoladenklumpen aus ihren Hosentaschen. Oh. Wäre das nicht was für deinen Vater, Klößchen? Schokohandys gibt's, glaube ich, noch nicht. Ich würde sofort eins nehmen. Oh, dann könnte ich beim Telefonieren oder beim Zocken ab und zu mal abbeißen. Oh, das wäre cool. Klößchen! Was? Nach den aufregenden Vorfällen in der Schokoladenfabrik und einer kurzen Nacht trafen sich TKKG am nächsten Morgen auf dem Pausenhof des Internats. Gabi war von ihrem Vater mit dem Auto gebracht worden. Und wann habt ihr geschlafen? Um zwei. Ich um eins. Ich war sofort weg, als das Licht ausging. Hat man gehört. Guten Morgen, ihr drei. Morgen, Hallo. Gabi. Ja, habt ihr die Schokolade gut abgekriegt? Naja. Ihr seht ja wieder ziemlich normal aus. Ich habe einfach alle meine Klamotten weggeworfen und dann eine Stunde lang geduscht. Ich auch. Ich nicht. Ich habe geschlafen. Oh, und ich erst. Wie ein Stein. Ach ja? Und wie schlafen Steine? Tief und fest. Hey Tim, du hast ja Badelatschen an. Stimmt. Habe ich gar nicht gemerkt. Sehr schick. Cool, oder? Heute Nachmittag treffe ich meine Mutter in der Stadt. Sie kauft mir neue Turnschuhe. Das wollten wir sowieso schon lange machen. Grüß Sie von mir. Von mir auch. Mach ich. Mein Vater hat mir das hier geliehen. Ein Uhrzeit-Handy. Ja. Respekt. Was für ein Knochen. So groß wie ein Funkgerät. Peinlich, oder? Mit dem Teil kann man nichts machen, außer telefonieren. Ich hab erst mal gar keins. Außer meine Mutter hat irgendwo auch noch so ein Fossil rumliegen. Guten Morgen, ihr Meisterdetektive. Papi? Kommissar Glockner. Lange nicht gesehen. Guten Morgen. Musst du nicht aufs Revier? Ich bin schon so gut wie unterwegs, aber vorher wollte ich euch noch mal sagen, dass ihr sehr gute Arbeit geleistet habt. Dankeschön. Gern geschehen. Danke. Sag dir, Papi. Ich habe den netten Herrn Fröhlich übrigens die halbe Nacht verhört und dabei sehr interessante Dinge rausgefunden. Erzählen Sie. Ja. Er hat absichtlich falsche Schokomaskottchen herstellen lassen, um deinen Vater zu schädigen, Klößchen. Dann hat er den Schokoladenrahmen versalzen, aus demselben Grund. Als ihr vier das bemerkt habt, hat Fröhlich die Spezialkakaobohnen im LKW von eurem Fahrer, Herrn Bartels, versteckt. Er hatte sie morgens schon auf die Seite gebracht. Verstehe. Keine Bohnen, keine Schokolade, keine Maskottchen, keine Einnahmen. Und das bedeutet noch mehr Schaden für die Firma Sauerlich. Korrekt. Aber als wir die Bohnen dann gefunden haben, konnte wieder neue Schokolade hergestellt werden. Ja, und dann kam Fröhlich wahrscheinlich auf die Idee, die Schoki zu vergiften. Mit dem Glasreiniger. Ganz genau. Und dabei habt ihr ihn erwischt. Ja, zum Glück. Ich habe vor einer Stunde mit deinem Vater telefoniert, Klößchen. Er ist aus Belgien zurück und ich habe ihm die ganze Sache erzählt. Er meinte, dass Herr Fröhlich schon länger mehr Mitspracherecht in der Firma haben wollte. Er hat nämlich eine Steaksoße erfunden. Aus Schokolade. Aber dein Vater wollte sie nicht auf den Markt bringen. Und das hat Fröhlich wohl wütend gemacht. Okay. Das hätte ich nie von ihm gedacht. Tja, Fröhlich wollte an die Macht. Mit Schokoladensoße für Steaks. Klingt ziemlich eklig. Och, wer weiß. Vielleicht schmeckt das ja. Naja, ich weiß nicht. Und was ist mit Herrn Scheel? Dem stellvertretenden Bürgermeister? Der wird gerade verhört. Auch er wollte seinem Chef wohl schaden und selber Bürgermeister werden. Dafür kann er sich jetzt einen neuen Job suchen. Genauso wie unser Giftmischer. Kommt Herr Fröhlich ins Gefängnis? Das wird sich zeigen. Da kommen so einige Anklagepunkte zusammen. Und die Erpressung? Das war ein Schülerstreich. Meine Kollegen sind dem Übeltäter auf die Spur gekommen. Und er hat hoch und heilig geschworen, dergleichen nie wieder zu tun. Wenn die Polizei ihn nicht verrät, und das werden wir auch nicht. Oder habt ihr eine Ahnung, wer es ist? Oh. Nein. Nee. Kein Plan. Keine Ahnung, nein. Das habe ich mir beinahe gedacht. Tja, wir müssen dann. Ja. Eine Sache noch. Bitte informiert mich beim nächsten Mal früher, wenn ihr euch in eine brenzlige Situation begebt. Ihr dürft euch unter keinen Umständen selbst in Gefahr bringen, okay? Okay. Okay. Okay. Also dann, macht's gut, ihr Helden. Tschüss, Papi. Ciao, Herr Glöckner. Tschüss. Auf Wiedersehen. Die vier warfen sich verschwörerische Blicke zu. Zwar hatten sie soeben versprochen, dass sie derartige Alleingänge in Zukunft sein lassen würden, aber ihnen allen war klar, sie würden immer wieder genauso handeln. Na dann müssen wir wohl los. Ich habe keine Lust. Oh, ich auch nicht. Das ist mein Vater. Hallo, Papa? Ja, hat der Kommissar gerade erzählt. Uns geht's gut, alles in Ordnung. Ja, gern geschehen. Ach was, echt? Cool, da werden Sie sich freuen. Was? 1000? Krass. Okay, danke. Ja, bis später. Was sagt er? Er hat sich für unsere Hilfe bedankt. Und gesagt, dass der Kommissar von euren kaputten Handys erzählt hat. Und da-da-da-da, er schenkt euch 2 neue. Oh, wow, cool. Großartig. Das ist aber nett von deinem Papa. Und wie? Er kommt nachher hier vorbei und bringt sie euch. Und dann hat er noch eine Überraschung. Na? Und? Naja, jetzt wo klar ist, dass das Stadtmaskottchen ein Waschbär ist, hat mein Vater mindestens 1000 Schoko-Eichhörnchen über. Die will er nachher bei uns in der Klasse verteilen. Und Georg, unser Chauffeur, stellt sich mit dem Rest in der großen Pause auf den Schulhof. Dann haben alle was davon. Außer mir. Ich habe erstmal genug von Schokolade. Ich auch. Und ich habe sogar noch welche im Ohr, glaube ich. Tatsache. Hier. Hey, eine ganz neue Sorte. Darf ich mal probieren? Klößchen, bist du verrückt? Das war ein Witz, Gabi. Ein Witz. Wenn es um Schokolade geht, traue ich dir alles zu. Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Karl, der Computer, hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die vier ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi Sauerlich. Wie viel er naschen kann, ist sehr verwunderlich. TKKG ist völlig undenkbar. Ohne Gabi, Glockner und den Cockerspaniel Oscar. Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Wir kennen alle Tricks und haben ihn raus im Weg. Zusammen sind wir TKKG.